Erwartung, Vertrauen. Doch die Deutschen verschwinden, man merkt es kaum. Geburtenrate und Intelligenzquotient sinken in den Keller und das Volk verpennt. Mathematik verringt, wir sterben aus. Auch ein Nationalist gerät den Stottern, macht dir nichts raus. Kinder hat der oftmals keine, bitte nicht in diesen Zeiten. So bleibt er oft allein und kann sein Erbgut nicht verbreiten. Lasst Millionen deutsche Herzen aufs Neue schlagen. Nur mit neuen Leben wird deutsches Erbgut übertragen. Unschlagbar bleibt nicht nur der letzte starke Krieger. Auch der erste Kindesschrei bringt deutsches Leben wieder. Gründet deutsche Familien und haltet hoch die Treue. Nur das Lohn im kleinsten Staat schafft ein Reich aufs Neue. Wen wollt ihr retten, wenn von Deutschland nichts mehr bleibt? Sprengt eure Ketten, es ist allerhöchste Zeit. Ihr biedert euch schon viel zu lange an. Der Feind verwirrt den Wohlstand und hat euch in der Hand. Er raubt euch den Sinn des Lebens. Bleibt ihr kinderlos, war eure Existenz vergeben. Lasst Millionen deutsche Herzen aufs Neue schlagen. Nur mit neuen Leben wird deutsches Erbgut übertragen. Unschlagbar bleibt nicht nur der letzte starke Krieger. Auch der erste Kindesschrei bringt deutsches Leben wieder. Lasst Millionen deutsche Herzen aufs Neue schlagen. Nur mit neuen Leben wird deutsches Erbgut übertragen. Unschlagbar bleibt nicht nur der letzte starke Krieger. Auch der erste Kindesschrei bringt deutsches Leben.